Von den größeren epischen Werken ist nur eins vollendet, Hermann und Dorothea. Reineke Fuchs ist eine bloße Bearbeitung, die Achilles ein schwaches Bruchstück. Nun bleiben noch die Elegien, die Epigramme und Sprüche, der westöstliche Divan, die Balladen und die lyrischen Gedichte. Von den letzteren sind über ein Drittel Gelegenheitsgedichte, weit über ein Drittel Liebesgedichte. Der Divan besteht weit über die Hälfte wieder aus Liebesgedichten. Stellt man einerseits das Didaktische, andererseits die Liebespoesie zusammen, so bleibt in der Mitte nicht viel übrig. Gott, Welt, Vaterland, Kunst, Geschichte, überhaupt alles Ideale ist sehr dürftig bedacht. Das beherrschende Grundprinzip des glänzend begabten Dichters ist keine vom Himmel stammende und gen Himmel strebende Inspiration. Es sind nicht die christlichen Ideale, sondern der mächtige Eros des heidnischen Altertums, eine um das ewige und göttliche unbekümmerte Lebenslust und Genusssucht, die sinnliche Liebe in ihrem vollen Frühlingszauber und Jugendreiz, wie in dem trüben Sturm und der öden Zerrissenheit, die sie nach kurzem Genuss im Menschenherzen zurücklässt. Bei Goethes Lyrik kann hierüber wohl kaum ein Zweifel sein. Bis auf einen geringen Bruchteil ist sie nur ein Liebeslied, das in allen Akkorden und Melodien, Tonarten und Tonstufen die verschiedenen Phasen, Glück und Unglück der Liebe besingt. Die Elegien führen das Thema weiter bis an die Grenzen, wo der Realismus schön zu sein aufhört, das Tagebuch und die Walpurgisnacht noch weit darüber hinaus. Die vier Romane behandeln dasselbe Thema in weiterem Rahmen. Glühende Liebessehnsucht, Liebeslust und Liebesleid, eine Weibermannsatmosphäre nach Frau Fischers Ausdruck, schwebt drückend schwül über allem. Der Faust ist dicht von derselben Lust gesättigt, denn Gretchen und Helena sind es schließlich, um welche sich Fausts ganzes Sinnen und Trachten dreht. Tasso ist ein Liebesschwärmer wie Faust und Werther. Selbst Hermann und Dorothea sind von jener Liebeslust nicht unberührt geblieben. Unter Goethes Hand gestaltet sich der Götz schließlich zum Ehebruchsdrama, Egmont zur Liebestragödie, Achilles selbst zum verliebten Schwärmer. Im Großkofner wird eine Verführung, in der Stella die Bigamie breit ausgemalt, in der Pandora die Schwärmerei eines verliebten Greises gefeiert. In den fastnachtmäßigen Jugendspäßen macht sich des Dichters Leidenschaft in derben Zoten Luft, in den Singspielen tändelt und wiegt sie sich in reizenden Duetten, in der Marienbader Elegie und im Schlusse des Faust versucht sie auch noch sehnsüchtig in den Himmel hinein zu liebeln. Liest er gerade Rousseau, so schwärmt er für die Natur, liest er Voltaire, so schwärmt er für die Kultur, liest er Spinoza, so bekommt er eine intuitive Gottesidee, durch welche man in jedem Einzelwesen das All sieht, hört er von Leibniz, so sieht er überall Monaden, und kommt man auf Aristoteles, so werden die Monaden zu Entelechien. Nirgends aber wird klar, nüchtern, fest gesagt, was Natur, Kultur, Gott, intuitive Gotteserkenntnis eigentlich bedeutet, was man unter Monaden und Entelechien zu verstehen hat. Über Kants kategorischen Imperativ macht sich Goethe ebenso lustig wie über Fichtes Ich und Nicht-Ich, und Schellings Büchlein über die Kabiren war ihm viel interessanter als dessen Naturphilosophie. So wenig er sich konsequent an Spinoza anschloss, so wenig an Schelling oder Hegel. Er verabscheute nicht nur jenen philosophischen Idealismus, sondern überhaupt jedes System. Von seinem Leben beleuchtet, stellt sich auch seine Dichtung als eine bloße Verherrlichung des allergewöhnlichsten Erdentreibens, kleinlicher Eitelkeit, törichter Theaterabenteuer und Liebschaften, egoistischer Selbstbewunderung und sinnlicher Genusssucht dar. Sie zeigt aber kein Verständnis für das Leben der Völker, für die Erhabenheit der göttlichen Offenbarung und der Kirche, keine Spur von Gottes Furcht oder Gottes Minne, wie sie die mittelalterlichen Sänger erfüllten. Dieser egoistische Halbgott steht aber nicht mehr allein vor uns, sondern mit dem ganzen Schwarme der ihn anbetenden Epigonen, welche längst alle diplomatischen Spinnengewebe des geheimnistuerischen Greises zerrissen haben, seine wollüstigen Liebeslieder als die höchste wahre Poesie, seinen Naturalismus als die erhabenste Weltanschauung, sein Heidentum als geläutertes Christentum, seine unentschuldbaren sittlichen Verirrungen als Lebensideale vergöttern und den Inbegriff seiner Irrtümer als die Hochblüte unserer nationalen Bildung jedermann zum Studium und zur tatsächlichen Aneignung anempfehlen. Welche Gefahr für Religion und Sitte hierin liegt, bedarf wohl keines ausführlicheren Nachweises mehr. Goethes Poesie und sein Leben sprechen deutlich genug. Mögen auch gewissenhafte Lehrer seine Werke nur in sehr beschränkter Auswahl erklären, so gewährt dieses doch nur wenig Schutz, da seine Werke überall im Umlauf, überall zu haben sind, in wohlfeilen Klassiker- und Volksausgaben, in zierlichen Salonbänden, reich ausgestattet in den herrlichsten Prachtausgaben. Seine Lieder werden gesungen, seine Dramen gespielt, seine Helden und Heldinnen, er selbst und die ganze Schar seiner Geliebten sind in allen Schaufenstern zu treffen. Um seine Dichtungen zu verstehen, braucht man keine fremde, keine alte Sprache zu erlernen. Seine Ideen und Ideale gehen nur selten über die Vorstellungen des allergewöhnlichsten Publikums hinaus. Und wo das der Fall sein sollte, stehen schon zahlreiche Kommentare bereit, welche unter dem Schein philologischer Gelehrsamkeit seine Liebesgeschichten weitererzählen. Mit dem Ansehen des größten Dichters und Klassikers umkleidet, als der Wohltäter, als der Ruhm der Nation betrachtet, dringt Goethe in alle Kreise des Lebens ein, mit dem bedrückenden Zauber der schönen Form zieht er, dem Rattenfänger gleich, alle Herzen an sich, besonders die Frauen und die Jugend. Er predigt Unglauben und Unsitte nie so keck, so frech wie Voltaire, Wieland, die neueren französischen Naturalisten, sondern stets verschleiernd, mild, gewinnend, verführerisch, in anscheinend harmloser Gestalt, stets mit Beimischung von Gutem und Wahrem, halb Wahrem und halb Guten. Er untergräbt Glauben und Sitte der Jugend, ohne dass sie sich deshalb der Verführung bewusst wird. Soll das Gift seiner heidnischen Lebensgrundsätze nicht in immer weitere Kreise dringen, so ist es fürwahr hohe Zeit, dass alle, welche ein Einfluss auf die Jugend und deren Erziehung vergönnt ist, diese Gefahr ernstlich beherzigen und ihre Kräfte vereinigen, um derselben zu steuern. Vor allem ist klar, dass die Lektüre und das Studium Goethes wieder nach den Grundsätzen einer wahrhaft christlichen Pädagogik beschränkt werden muss, welche auf Religion und sittliche Bildung mehr Gewicht legt als auf schöne Form, Stil und Sprache. An dem heutigen Goethe-Kultus kann und darf sich die Schule nicht beteiligen, wenn sie christlich bleiben will. Sie muss vielmehr die irrigen Anschauungen berichtigen, die jener Kultus notwendig erweckt. Alle Vorsichtsmaßregeln, alle Chrestomatien, alle purgierten Schulausgaben helfen nichts, wenn man dabei den Dichter der Iphigenie und so weiter aus schlecht verstandenem Nationalgefühl oder ästhetischer Überschätzung mit Fluten des Lobes überschüttet. Wenn man statt besserer Autoritäten unauffällig für jeden, selbst für den banalsten Gedanken Eckermanns Gespräche und Verse aus Goethe zitiert. Wenn man alle Ästhetik und Poetik auf Goethe gründet, wenn man ihn unaufhörlich mit Dante, Shakespeare, Calderon zusammenstellt und dabei der Jugend feierlich zu verstehen gibt, dass er als Dichter alle diese früheren Dichter weit hinter sich zurückgelassen habe, dass unser Goethe überhaupt der größte Dichter und Universalmensch, der Höhepunkt aller Kultur sei. Und doch hat Goethe nicht so viel von scholastischer Theologie und Philosophie gewusst, um auch nur Dantes göttliche Komödie notdürftig zu verstehen. Er hat keine einzige Tragödie geschrieben, die sich als eigentliches Bühnenstück mit den Meisterwerken Shakespeares und Calderons vergleichen lässt.